Zum Tag des leuchtenden Sterns stellte jüngst der Vorsitzende des obersten Rates der neuen Sozialistischen Partei Rumäniens einen Beitrag ins Internet und der Vorsitzende der französisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft und der Chef der italienischen Freundschafts- und Unterstützungsorganisation für Korea nahmen die Stellungen. Darin würdigten sie, dass Genosse Kim Jong-il sein ganzes Leben für das Glück des Volkes und die Wiedervereinigung des Landes eingesetzt und große Beiträge zur Gewährleistung des Friedens und der Sicherheit der Welt gewährleistet hatte.